Deine Haut ist weich und eiskalt. Deine Augen wechseln die Farbe. Und manchmal sprichst du, als wärst du aus einer anderen Zeit. Du willst oder tust nie etwas. Du meidest die Sonne. Wie alt bist du? Ich rappe den Rap und mache dich zum Depp. Nur ich kann nur schrecken, wenn du willst, können wir wetten. Rapper rappen den Rap und machen dich zum Depp. Es ist so schwer, aber ich will nur mehr. Rapper rappen den Rap und machen dich zum Depp. Zusammen schaffen wir alles, alles. Ich rappe so fett, ihr träumt im Bett. Träumt von mir, aber ich nicht von dir. Denn ich rappe hier und texte dort. Du bist fett wie ein Schwein, dein Gewicht muss wohl viel sein. Denn du versuchst bis zu liegen, aber bekommst dich nicht. Also geh lieber gleich heim, denn wir zeigen dir jetzt den Größten 2009. Du denkst an mich und willst mich kennenlernen, da musst du auch noch rennen lernen, also renn weg. Ich rappe den Rap und mache dich zum Depp. Nur ich kann euch retten, wenn du willst, können wir wetten. Rapper rappen den Rap und machen dich zum Depp. Es ist so schwer, aber ich will nur mehr. Rapper rappen den Rap und machen dich zum Depp. Zusammen schaffen wir alles, alles. Ich rappe gern, weil ich 69er bin. Es ist ein Albtraum für dich, wenn du sagst, ich kann nicht rappen. Da musst du erstmal dich anhören. Boy, deine größte Niederlage hat geschlagen. Ich werde dir nur noch einmal sagen, du wirst mich nie wieder was fragen. Boy, ich sage dir nur noch eins, halt's Maul und laber nicht. Ich rappe den Rap und mache dich zum Depp. Nur ich kann euch retten, wenn du willst, können wir wetten. Rapper rappen den Rap und machen dich zum Depp. Es ist so schwer, aber ich will nun mehr. Rapper rappen den Rap und machen dich zum Depp. Zusammen schaffen wir alles, alles. Ich sah dich tot auf der Straße liegen, du konntest dich nicht mehr rühren. Du wusstest nicht, aber es ist nur ein Traum. Du versteckst dich hinter einem Baum und schaust, was passiert. Der Tod ist wirklich schwer, alles was du gegen mich laberst, wird für dich ein brutales Leben, denn wir töten dich und das nur nicht mal aus Not. Die Welt ist schwierig für dich, wenn du mich hast. Wenn du dich mit mir anlegst, krieg ich dich dann, du Hurensohn. Ich rappe den Rap und mache dich zum Depp. Nur ich kann euch retten, wenn du willst, können wir wetten. Rapper rappen den Rap und machen dich zum Depp. Es ist so schwer, aber ich will nur mehr. Rapper rappen den Rap und machen dich zum Depp. Zusammen schaffen wir alles, alles. Deine Haut ist weich und eiskalt. Deine Augen wechseln die Farbe.